Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Vollbild, das Filmmagazin, sendet weiterhin vom Filmfestival in Locarno. Und wie schon im letzten Jahr wissen wir bereits, die Sieger des Festivals, gerade hat die Jury rund um den Regisseur Olivier Assayas ihre Preisträger bekannt gegeben. Und die Ergebnisse möchte ich nun analysieren und besprechen mit Anke Lewicke und mit Michael Sennhauser, dem Filmredakteur des Schweizer Rundfunks DRS. Herzlich willkommen. Danke. Ja, der Sieger, der Goldene Leopard, steht fest. Er geht an den chinesischen Regisseur Wang Bing für seine Dokumentation Mrs. Fang. Ist das eine Überraschung? Es ist ein bisschen eine Überraschung. Es ist schon immer überraschend, wenn Dokumentarfilme gewinnen an großen Festivals. Und hier ist es eine Überraschung, weil es etwas kontrovers daherkommt. Der Film zeigt das Sterben einer alten Frau. Zwar so, wie wir uns das wünschen würden. Sie stirbt im Kreis ihrer Familie, aber die Familie wirkt ziemlich kaltschnäuzig und da wird geraucht und gestritten im Raum. Und das hat die Leute zum Teil auch schockiert. Auch dich, Anke? Ja, mich hat es eher berührt als schockiert. Ich habe es dann aber auch eher kulturell gelesen, dass in China vielleicht mit dem Sterben anders umgegangen wird. Und ich fand den Film aber auch auf einer politischen Ebene ziemlich interessant, weil in dem Sterbezimmer versammelt sich ja auch chinesische Gegenwart. Also man bekommt mit, die Kinder, die da angereist kommen, von weit her, sie sind Wanderarbeiter. Es gibt kaum Geld für medizinische Versorgung und das schnappt man alles so auf. Und das rechne ich Wang Bing wirklich hoch an, der ja ohnehin ein Chronist der chinesischen gesellschaftlichen Umbrüche ist, dass indem man einfach so Unterhaltungen, Dialogfetzen aufschnappt, sich so die große Politik einstellt. Und das ist vielleicht eine Bewegung, die ich hier überhaupt häufiger bei den dokumentarischen Filmen gesehen habe, dass wenn ich als Zuschauerin die Zeit und den Raum bekomme, dass ich dann selbst die gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhänge mir herleiten kann. Wang Bing ist auch kein Unbekannter, er war schon auf den großen Festivals zu sehen. Jetzt ist es, glaube ich, der erste große Festivalpreis, den er bekommen hat. In einem Wettbewerb mit vielen experimentellen dokumentarischen Formen, war das dann auch der überzeugendste Dokumentar? Es war vielleicht der überzeugendste, gerade weil er ein bisschen erschüttert, weil er das eigene Weltbild erschüttert. Ich glaube, das hat keiner der anderen Dokumentarfilme auf die gleiche Weise geleistet. Wir werden ja zurückgeworfen auf das, was wir gerne hätten. Wir würden auch gerne im Kreis der Familie sterben. Und gleichzeitig sieht das so anders aus, dass wir sagen, aber so eigentlich nicht. Und besser kann man es in einem Dokumentarfilm eigentlich gar nicht machen. Also man führt einem vor, was man möchte, und das sieht dann doch wieder anders aus. Das bleibt sitzen. Der zweitwichtigste Preis der Jury geht nach Brasilien. Kein Dokumentarfilm, ein Spielfilm, As Boas Maneiras, Die guten Manieren. Anke, das ist ein Werwolfsfilm, der schon einen nachhaltigen Eindruck so hinterlassen hat. Ja, vor allen Dingen ist es auch ein Film, der unheimlich viel Spaß beim Zusehen bereitet hat. Also man sieht eben Brasilien heute, man lernt auch direkt eine Zweiklassengesellschaft kennen. Da gibt es eben eine reiche Frau, die in einem Luxusapartment hoch oben wohnt, mit einem tollen Ausblick. Und dann kommt eben eine schwarze Frau, die sich vorstellt, die gerne die Nanny werden möchte, weil die weiße Frau ist schwanger. Und so langsam bekommen wir mit, dass in diesem Bauch sich aber auch was anderes noch befindet. Dass diese Frau hat auch schon so seltsame Anwandlungen. Es geht immer um Vollmond. Ja, und dann geht es eben immer so weiter. Es kommt tatsächlich ein kleiner Junge zur Welt, aber der Junge ist gleichzeitig auch ein Monster. Und ich finde das wirklich unheimlich so präzise und schön beobachtet, wie dieser Film dann in den anderen Teil der Stadt geht, wo noch viel traditioneller gelebt wird, wie dann das Monster eben sozialisiert wird. Und die große Frage ist eben immer, ob dieses Monster so sozialisiert werden kann, dass es eben wirklich ein Mitglied der Gesellschaft wird. Ein würdiger Preisträger auch für Sie, Michael Sennhauser? Auf jeden Fall. Also man kann das natürlich symbolisch sehen, so wie Anke eben geschildert hat, wenn man sagt, das ist ein Gesellschaftsbild und kann die ärmere Frau das Kind der reicheren Frau zu einem anständigen Menschen erziehen oder geht das nicht? Das ist ein hübsches Bild. Was mich an dem Film besonders fasziniert, ist, dass er zeigt, was man mit Genre-Kino eben machen kann. Es ist eigentlich einfach die Geschichte von zwei Frauen aus zwei verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und das könnte für sich genommen ziemlich langweilig sein. Aber mit diesem kleinen Kniff des Werwolfkindes, das dazwischen aufwächst, wird das plötzlich zu einem extrem unterhaltsamen und trotzdem recht tiefgehenden Film. Ich mag Genre-Kino. das sich so bewegt. Interessanterweise war ja neben dem dokumentarischen Kino das Genre-Kino, das etwas andere Wege geht, der andere Strang des Wettbewerbs dieser Ausgabe in Locarno. Da reiht sich auch die absurde Komödie von Serge Bozon eigentlich ganz gut ein. Mrs. Hyde, die Hauptdarstellerin, keine Unbekannte, Isabelle Huppert, wurde ausgezeichnet als beste weibliche Hauptdarstellerin für ihre Verhältnisse eine ungewöhnliche Rolle. Ja, durchaus. Das Verrückte an diesem Film ist, der macht eigentlich fast das Gleiche. Es sieht aus wie einer dieser Dokumentarfilme über das französische Schulsystem. Also es ist wie Entre les Murs von Conte, ein Film, der eigentlich dokumentarisch wirkt, bis auf die wenigen Momente, in denen sich eben diese schüchterne Physiklehrerin, die pädagogisch völlig unbeleckt ist und keine Ahnung hat, wie man den Schülern beikommen könnte, in die Mrs. Hyde verwandelt, weil sie eben von einem Laborblitz getroffen wird. Und das ist der gleiche Kniff. Also es ist eigentlich eine Art inszenierter Dokumentarfilm mit einer kleinen Wendung, die das Ding unglaublich spannend macht. Ja, und mir hat Isabelle Huppert wirklich gut gefallen. Also sie spielt das so sehr verschüchtert, sehr minimalistisch. Und wenn sie dann diesen Stromschlag bekommt, dann wird sie ja zum Feuerball. Also sie wird eine sehr gefährliche Bedrohung, aber es macht sie äußerst elegant. Und das finde ich gerade in diesem Zusammenhang ganz interessant, weil es war ja ein Festival, was vielfach nachgedacht hat über Männerbilder, über Körperbilder. Immer wieder müssten Männer ihre Muskeln spielen lassen. Und Isabelle Huppert macht das so ganz nebenbei. Also das fand ich auch ganz schön in dieser Kombination. Es ist verblüffend, also sie hat ja auch den Preis für die beste weibliche Hauptrolle bekommen und sie macht das tatsächlich mit einem typischen Minimalismus. Also sie kann verwundbar und verschüchtert aussehen, ohne dass sie irgendetwas ändert, bloß mit einem Gesichtsausdruck. Und das ist bei dieser Frau schon immer wieder verblüffend. Es braucht keine Spezialeffekte. Der Film hat ein paar, aber der eigentliche Spezialeffekt ist Isabelle Huppert. Und dann kommt ihre natürliche Autorität wieder durch. Das kann sie natürlich. Lehrerin hat sie auch schon häufiger gespielt in ihrer Karriere. Das Körperliche, vor allem der männliche Körper, ich glaube, der wurde auch ausgezeichnet in der Kategorie der beste Darsteller. Der Isländer Elliot Crosset Hove für seine Darstellung als alkoholpanschenden Bergarbeiter in dem isländischen Wettbewerb Film Winterbrüder. Eine interessante Auszeichnung. Finde ich auf alle Fälle. Also der Film spielt in so einer düsteren Fabriklandschaft. Man weiß gar nicht mehr, was da produziert wird. Und es geht eben um Männer, die ständig auf ihre Körper zurückgeworfen sind, die sich überhaupt gar nicht mehr mit Worten ausdrücken können. Und dieser Held ist so ein hagerer Kerl und er wird im Grunde von seinem älteren Bruder, der dort auch arbeitet, immer wieder entblößt. Und dann sieht man die beiden auch, wie sie nackt miteinander ringen. Man sieht diesen jüngeren Bruder, aber auch, wie er sich nackt auszieht und mit einer Waffe rumhantiert. Und in diesem Moment hat er mich so an diese Militärpuppen erinnert, die man so aufziehen kann und die dann mit dem Maschinengewehr in der Hand so über den Boden robben. Und genau so ist dieser Mann. Der wirkt wie ferngesteuert. Der kann überhaupt seinen Körper nicht mehr kontrollieren. Und die Kraft, die er dann noch hat, dafür gibt es gar kein Bezugssystem mehr. Also deshalb wirkt dieser Körper auch so total verloren und vereinsamt. Er hat ja überhaupt kein Bezugssystem, also auch moralisch nicht. Der macht sich ja schuldig, indem er Fusel brennt, also Alkohol, und damit einige seiner Minenkollegen vergiftet. Und das wird ihm dann auch vorgeworfen, er wird verprügelt. Und er hat keine Ahnung, warum. Also der ist von einer kompletten Unschuld letztlich. Und auch wenn er sich körperlich betätigt, hat man das Gefühl, das bricht einfach so aus ihm heraus. Er ist trotzdem der jüngere Bruder, der war der immer aufs Dach bekommen hat vom Elternbruder. Und was kann er dafür, wenn er jetzt plötzlich viel stärker ist, als er es früher war? Also er ist immer selber überrascht von seinen eigenen Handlungen. Und das kriegt dieser Schauspieler schon ziemlich erstaunlich hin. Es fehlt uns noch der letzte Preisträger, der beste Regisseur. Er kommt aus Frankreich, F.J. Osson, für 9 Finger. Ein Film, den man wirklich fast kaum zusammenfassen kann. Er hat mich an dieses Gedicht von Godard erinnert, ich, du, er, sie, es spielen Kino. Das ist ein reines Kinospiel, oder? Es ist ein reines Kinospiel, aber aussehen tut es eigentlich wie alle schwarz-weißen Abenteuerfilme von Atalante bis King Kong. Es sind großartige Schwarz-Weiß-Bilder, die das große Abenteuer versprechen. Das meiste spielt auf einem Schiff und da sind einfach Männer, Gangster, die sich unterhalten darüber, wie es mit der Welt bergab oder bergauf gehen könnte. Es ist pseudophilosophisch bis philosophisch, aber es sieht unglaublich gut aus und man kommt ins Träumen. Eben King Kong ist da. Es verspricht dauernd das große Abenteuer und negiert es dann auf der sprachlichen Ebene wieder. Wir sprechen gleich weiter über die Preisträger der 70. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals in Locarno und ordnen gleich nochmal alles kritisch ein. Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur. Im Studio der Kollegen des Tessiner Rundfunks spreche ich mit Anke Lewicke und Michael Sennhauser über die Preisträger des 70. Festivals in Locarno. Wir haben diejenigen genannt, die ausgezeichnet worden sind. Der Blick lohnt sich natürlich immer in die Richtung, wer wurde denn vergessen? Und ich glaube, es wurde vergessen, ein 91-jähriger Herr, Harry Dean Stanton, für seine Rolle in Lucky. Ja, vielleicht hätte man ja wirklich noch irgendeinen Ehrenpreis sich ausdenken können. Und es ist der Film, der mich wirklich richtig glücklich gemacht hat, wo ich so melancholisch und traurig aus dem Kino gekommen bin und trotzdem mit so einer gewissen Heiterkeit, weil Harry Dean Stanton schafft es ja, einfach uns mit in seinen Alltag zu nehmen, der so aus Ritualen besteht, aus Rauchen, Yoga machen, Kaffee trinken mit zu viel Zucker und am Abend dann irgendwie eine Bloody Mary mit großem Sellerie drin. Und diese Rituale sehen wir in kleinen Wiederholungen, das ist sehr absurd gezeigt und dazwischen kommt aber immer seine Angst vor dem Sterben raus. Und das ist natürlich auch die Angst des Schauspielers Harry Dean Stanton, der schon 91 ist und der wirklich die Fragilität seines Körpers so ganz zärtlich abfilmen lässt. Ja, und es ist einfach schade, dass dieser Film hier so ganz leer ausgegangen ist. Ganz leer ist er nicht ausgegangen. Er bekommt den Preis der ökumenischen Jury. Das wurde noch nicht bekannt gegeben an dieser Konferenz eben. Und das ist auch nicht weiter erstaunlich, weil dieser Film setzt sich natürlich auch mit dem Sterben und dem Leben auseinander. Das interessiert diese Jury besonders. Aber ich glaube, was mich besonders fasziniert hat, der Film ist irgendwo dort angesiedelt, wo seinerzeit Paris, Texas von Wim Wenders schon war. Harry Dean Stanton ist nicht einfach ein alter Mann, er ist ein mythischer Amerikaner, also ein Suchender, der durch die Wüste geht. Hier ist es am Rand der Wüste. Und der gleichzeitig die ganzen amerikanischen Mythen Revue passieren lässt. Also da ist die Weite des Westens drin, da sind die Pionierleistungen, da ist der Krieg, er ist ein Veteran. Er hat Erinnerungen, die er nur mit einem anderen Veteranen teilen kann. Er löst Kreuzworträtsel, er geht ins Diner, er trinkt Kaffee, er schaut Talkshows. Eigentlich ist es amerikanischer Alltag, aber übertragen und überhöht auf einen alten Einsiedler, der trotzdem gut eingebunden ist. Und das geht einfach zu Herzen. Unter den Preisträgern finden sich auch keine deutsche bzw. keine Schweizer Filmemacher. Es gab zwei Möglichkeiten. Goliath hätte zum Beispiel ausgezeichnet werden können, ein Schweizer Wettbewerbsfilm, oder eben Freiheit von Jan Speckenbach. Anke, schade? Nee, ich finde, das hat schon eigentlich eine Konsequenz, dass diese beiden Filme nicht ausgezeichnet werden, weil Goliath passt natürlich hier in das Leitmotiv, was ich eben schon versucht habe zu erklären, Körperbilder der Männer. Da geht es ja um einen jungen Mann, dessen Freundin verprügelt wird, die ist auch noch schwanger und dann wird er eben zum Kraftpaket, damit er selbst einen Mann sich immer wieder beweisen kann und er verliert dabei die Kontrolle über sich. Das ist aber alles so rein fernsehformatig erzählt. Also das funktioniert nicht so richtig auf der großen Leinwand. Ja, und der Film von Jan Speckenbach, da geht es ja um den Ausbruch einer Frau. Und was ich bei dem Film so ein bisschen bedauerlich fand, diese Frau bricht aus. Es gibt natürlich direkt sexuelle Abenteuer, als gäbe es gar keinen anderen Freiheitsbegriff. Ja, und sie bleibt auch in ihrem Ausbruch immer nur die Reaktion. Und dann geht der Film aber wieder zu ihrem Mann zurück. Und das ist ganz interessant. Der hat ein viel größeres Spektrum, wie er sich bewegen kann, wie er reagieren kann. Und dann gehen wir wieder zu dieser Frau und die schaut immer noch einfach mit offenen Augen auf die Welt. Will man eigentlich, dass ein Schweizer Film auch mal gewinnt, als Schweizer Journalist bei dem größten, wichtigsten Schweizer Filmfestival? Es kam ja auch schon vor, das Fräulein von Andrea Stacker hat schon gewonnen. Also es kommt immer wieder mal vor in Locarno und verdientermaßen nur dann, wenn die Filme wirklich großartig sind. Dieser Film hier, Goliath, der geht ein bisschen seine eigene Falle. Letztlich explodiert er so wie sein Hauptprotagonist. Er kommt zu schnell zum Punkt und bleibt dann da und hämmert drauf rum. War es denn eine würdige Ausgabe für diese Jubiläumsausgabe? 70 Jahre Locarno. Hat der Wettbewerb das gezeigt, wo das Festival gerade steht? Meiner Meinung nach schon. Also Gala Chatrian ist es gelungen, einen Wettbewerb hinzukriegen, der ziemlich genau repräsentiert, was alles möglich ist im aktuellen Kino. Mit dieser Mischung aus Dokumentar, experimentell und Spielfilmen. Und die Filme waren narrativer als auch schon, also das zeigt auch die Bewegung im aktuellen Kino, dass sich ein bisschen mehr an den Serien orientieren muss und will offensichtlich. Also alles in allem fand ich das einen ziemlich repräsentativen Wettbewerb. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Und es ist wirklich so, man fährt hier ja nach Locarno und erwartet gar nicht so große Meisterwerke, weil man denkt, oh, die müssen ja in Cannes gelaufen sein oder sie werden dann in Venedig laufen. Und deshalb lässt man sich vom Kino auch viel mehr überraschen und ist vielleicht auch gerade offen für diese ganze Bandbreite, die einem doch hier in Locarno immer wieder geboten wird. Und diese Bandbreite ist eigentlich eine ganz große Überraschung. Also wir gehen ins Kino und sehen ein Doku-Essay, dann sehen wir einen Spielfilm mit Harry Dean Stanton, dann haben wir ein schwarz-weißes Experimentalstück Kino. Ist das progressiv, ist das mutig und ist das auch das Alleinstellungsmerkmal des Wettbewerbs in Locarno? Mutig ist es wahrscheinlich nicht, gerade weil es eben das Alleinstellungsmerkmal dieses Festivals ist. Also Carlo Chatrian ist dem Festival treu geblieben mit dieser Programmierung und hatte das Glück, dass er auch die entsprechenden Filme gefunden hat dafür. Ich glaube, dieser Wettbewerb war wirklich repräsentativ für das, was Locarno leisten kann und will. Aber ich finde es trotzdem mutig und auch radikal, so weiterzumachen, weil immer mehr Festivals suchen eben doch die narrative Form, wollen sich an das Publikum ranschmeißen. Und hier ist wirklich jemand, der ganz sorgfältig kuratiert, der versucht bei den Filmen eben auch noch Leitmotive festzumachen, der darauf achtet, dass wenn die Regisseure wie in den Dokumentarfilmen in die Wirklichkeit gehen, da aber auch wieder ganz verschiedene Formen entwickelt. Also es gab da ja auch den Essay-Film, den beobachtenden Dokumentarfilm und so weiter. Oder wir haben auch einen chinesischen Film gesehen, der nur aus Bildern von Überwachungskameras bestand. Also das finde ich schon auch radikal. Es bleibt im Festival auch gar nichts anderes übrig. Also ich glaube, er positioniert sich genau da, wo er es kann, weil die anderen das nicht machen. Vielen Dank für diese Kurzanalyse der wichtigsten Preisträger und der wichtigsten Tendenzen des 70. Filmfestivals in Locarno. Ich bedanke mich bei Anke Lewicke und bei Michael Sennhauser, Filmredakteur des Schweizer Rundfunks. Vielen Dank.